Du hörst Familie Leben, dein Podcast für mehr Liebe, Klarheit und Gelassenheit in deinem Familienalltag. Liebe Zuhörer, es ist Frühling, so schön. Und auch wenn es in manchen Gegenden von Deutschland noch recht kühl ist, der Frühling lässt sein blaues Band schweben durch die Lüfte. Überall frische, junge Knospen, Blüten, die ersten Schmetterlinge, Sommervögel und summende Bienen. Lasst uns daran, wie mit Kinderaugen, demütig und neugierig Anteil nehmen. Und bitte verzeiht übrigens, dass ich mit der Podcast-Produktion ein wenig pausiert habe. Ich bin in den letzten Wochen viel herumgereist. Zuerst nach Deutschland, um meine Familie und Freunde endlich einmal wiederzusehen. Und dann waren Osterferien und die ganzen 2 Wochen haben wir genutzt, um dieses Land, dieses wunderschöne Ecuador zu bereisen und weiter zu erkunden. Und das alles war wieder mit so vielen Eindrücken verbunden. Zum Beispiel dieses Easy-Living-Gefühl an der tropischen Pazifikküste von Ecuador. Die meisten Menschen dort leben in wirklich unglaublich einfachen Verhältnissen, aber fast alle haben bunte Hängematten zum Dösen und Tagträumen. Die Familie stellt einfach den Lebensmittelpunkt dar, nicht der Job. Und damit strahlen diese Menschen eine Ruhe und eine Entspanntheit aus. Ja, die laufen auch alle in diesen Flipflops rum. Also eine Ruhe und Entspanntheit, die uns leider oftmals so abgeht. Und aus den einfachen Häusern und Hütten dringt viel Musik. Wobei ich schon beim Thema dieser neuen Episode wäre, die eine Aufforderung zum Tanz darstellt. Wann warst du eigentlich das letzte Mal tanzen? Na, wann hast du das letzte Mal getanzt? Sei ehrlich. Nein, einfach nur wippen oder schunkeln zählt dabei nicht. Du hast gerade am letzten Wochenende mit deinen Freundinnen oder deinen Kumpels abgetanzt? Du besuchst ohnehin schon einen Salsa-Tanzkurs? Wunderbar. Ich hoffe, du hattest viel Spaß. Aber leider ist es für viele Mütter und Väter nicht selbstverständlich, sich dieses Vergnügen ab und an zu gönnen, in der Disco abzutanzen, sich dem Rhythmus schöner Musik ganz hinzugeben. Sie lieben es zwar, Shows wie Let's Dance zu schauen und sie träumen insgeheim davon, sich selbst so leicht und beschwingt über die Tanzfläche zu bewegen. Aber viele denken auch, sie hätten kein Talent zum Tanzen oder es fehle ihnen schlicht an Möglichkeiten dazu. Findest du dich hier wieder? Nun, heute möchte ich dich dazu ermuntern, wieder einmal zu tanzen, ganz gegen alle Bedenken. Was die Möglichkeiten betrifft, es gibt immer Möglichkeiten und du brauchst keine Diskothek dazu. Mein Tipp, tanze zu Hause. Nimm dir ganz bewusst einmal die Zeit dafür und probiere es aus. Es ist dabei wichtig, dass du dich unbeobachtet fühlst und dir mindestens 20 Minuten Zeit dafür nimmst. Lockere deine Kleidung oder zieh dich extra schön an. Für dich. Barfuß ist super. Wähle deine Lieblingssongs zum Tanzen. Nichts muss dir jetzt peinlich sein. Das hier ist nur für dich. Lass alle Bedenken fallen. Vielleicht musst du über dich schmunzeln. Sehr gut. Lächle. Schließe die Augen und komm in die Bewegung. Das mag sich am Anfang vielleicht komisch anfühlen, ungewohnt, ungelenk, aber du wirst mit den Minuten in den Rhythmus hineinfinden. Wenn dann Gedanken aufkommen wie, oh je, das sieht jetzt gerade bestimmt total deppert aus, wisch sie einfach fort, das ist jetzt gar nicht wichtig. Gib dich ganz dem Augenblick und der Musik hin. Für die Frauen hier unter uns, lass dein Becken kreisen, versuche dich im Bauchtanz. Lass die Arme nach oben gleiten und mit deinen Haaren spielen. Denke an deinen letzten schönen Tanz mit diesem heißen Typen. Vielleicht fühlst du dich nach ein paar Minuten wie eine rollige Katze und windest dich sogar auf dem Boden. Wunderbar! Spüre die Lust, deinen Körper und deine heißen Wangen. Du bist ein Mann? Dann lass auch du dein Becken kreisen. Denke an deinen letzten wilden oder schönsten Tanz. Kämpfe, boxe, springe, Breakdance oder steppe durch die Wohnung, was auch immer. Die Frage ist einfach, worauf hast du in diesem Moment Lust? Tanzen wirkt befreiend. Der Tanz war in früheren Kulturen eng mit dem Gemeinschaftsleben verknüpft und wesentlicher Bestandteil vieler Riten, Bräuche und Feste. Unsere Vorfahren wussten halt noch ganz genau, warum. Tanzen verbindet uns mit Eros, dem Lebens- und Liebestrieb, der so eine mächtige Wirkung hat. Du kannst ihn dir bildlich als dein Lebensfeuer vorstellen. Und die sexuelle Lust ist nur eine Komponente von Eros. Eine schöne Flamme gibt dir Kraft, Lebensmut und Ausstrahlung auf vielen unterschiedlichen Ebenen. In deiner Partnerschaft, im Job, im ausgelassenen Spiel mit deinen Kindern. Also, halte die Flamme lebendig. Tanzen kitzelt dein Eros wach, wenn er gerade auf Sparflamme ist. Ich empfehle dir, oft zu tanzen, so oft wie möglich. Tanze beim Aufräumen der Wohnung, beim Zähneputzen, unter der Dusche ein kleiner Bauchtanz, beim Sprung in die Stadt. Wir sind heute oftmals so unlocker, so verkrampft und gefangen und so voller Drang nach Perfektion, dass wir ganz vergessen, uns auch einfach mal gehen zu lassen. Und im Tanz können wir uns auf wunderbare Weise einfach gehen lassen. Also, geh mal wieder mit Freundinnen, Kumpels oder deinem Partner aus. Tanze auch mit deinen Kindern. Kinder finden es meistens schön zu sehen, wenn ihre Eltern mal locker und ein bisschen verrückt sind. Spüre die positive Wirkung des Tanzes, des freien, lockernden Körperspiels. Hat dir diese Episode gefallen? Dann freue ich mich natürlich über deine Bewertung, über deine positive Bewertung bei iTunes. Also, richtig cool fände ich es, wenn du jetzt sofort lostanzen würdest. Viel, viel Freude und Spaß dabei. Hab noch eine schöne Woche, bis bald und hey, genieße die Zeit mit deinem Partner und deinen Kindern.